Die Kolumne eingelesen von Hermann Gremlitzer für die Dezemberausgabe der Monatszeitschrift konkret. Hermann, die konkret liegt aus an den Kiosken, ja, und ist thematisch genau mit diesem Zusammenhang voll. Ja. Voll, voll. Was sagst du dazu? Rechter Terror, der Staat als Freund und Helfer, heißt die Titelzeile. Ja. Nun haben wir gerade vor jetzt knapp 2 Wochen die Nachricht empfangen aus dem Bundestagsuntersuchungsausschuss, dass der Innenminister Nordrhein-Westfalens zum Zeitpunkt des Nagelbombenanschlages in Köln in der Kolbstraße darin keinen Terrorismus erkennen konnte. Hast du zufällig das gelesen? Ja. Und? Was? Und gehört. Naja, gehört. Was soll ich dazu sagen? Das erklärt sich von selber. Das erklärt sich auch im Zusammenhang dessen, was du uns gerade vorgetragen hast. Ja. Ich meine, was noch vielleicht eine zusätzliche Information ist, als ich das schon geschrieben hatte, als es auch schon gedruckt vorlag, ist am Wochenende in der Süddeutschen Zeitung eine ganzseitige Ehrenrettung erschienen von Professor Theodor Eschenburg. Was für ein braver Mann das war und wie bitter Unrecht ihm jetzt irgendwelche gratis mutigen Linken tun, wenn sie daran erinnern, was der Mann so in seinem Leben gemacht hat. Was ist das für ein Diskurs? Die Süddeutsche ist zurzeit jedenfalls voll mit Nachrichten aus dem Bayerischen Landtagsuntersuchungsausschuss, unter anderem mit der Nachricht, dass auch in Bayern, nicht nur in Thüringen, der Verfassungsschutz die Nazi-Zusammenhänge aufgebaut hat. Ja, das ist die gleiche Zeitung. Ja, ja, klar. Ich meine, die sind schon ein bisschen bunt. Sowas findet man ja auch bei der FAZ. Auf der einen Seite sorgen sie sich um ihre Renommee. Also, sie versuchen zu trennen, das ist ja klar, liegt auch auf der Hand, sie versuchen zu trennen, die eh nicht mehr zu retten sind. Also, wer, sagen wir, mit ausgestrecktem Arm heute rumläuft, ja, da muss man nun keine Ehrenrettung mehr dran versuchen. Und wer denen hilft, die kann man gleich mit einpacken. Jedenfalls findet man da ein paar, auf die es nicht so ankommt, die man loswerden kann. Aber natürlich die Stützen der bundesdeutschen Gesellschaft müssen auf jeden Fall gerettet werden. Und dazu gehören solche Figuren wie Eschenburg. Obwohl sie nach meinem Gefühl der konsequente Ausdruck dessen sind, was zum Erfolg des Nationalsozialismus geführt hat. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Der konsequente Ausdruck dessen, naja, was zum Erfolg des Nationalsozialismus geführt hat. Der war ja, deswegen habe ich ja diese Geschichte von der Lustenauer Schlacht erzählt. Das findet 1925 statt. Das heißt, er hat sich 1925 schon genauso aufgeführt als oder hat er eine Haltung, eine politische Haltung eingenommen und praktiziert, die sowohl in der Weimarer Republik als auch in den 12 Jahren zwischen 1933 und 1945, als eben auch danach mehrheitsfähig, beliebt, hochgeschätzt geblieben ist. Volksverbunden als ein Moment. Ja, ja. Also ich hab das jetzt hier weggelassen in dieser Kolumne. Ich habe 1964 als Chefredakteur der Studentenzeitung Notizen in Tübingen eine Titelgeschichte gemacht. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, über die Braune Universität. Mhm. Das war das erste Mal, dass an einer deutschen Universität nach 1945 dieses Thema aufgerufen wurde. Und einer der beiden, zwei der Professoren, ein Volkskundler, Professor Bebermeier, und einen Juristen, Professor Eiser, habe ich dann mit dem dargestellt, was sie im Dritten Reich getrieben hatten. Daraufhin hat die juristische Fakultät der Universität beschlossen, dass jeder ihrer Ordinarien in seiner Hauptvorlesung eine Ehrenerklärung für den angegriffenen Professor Eiser abgeben sollte. Zur juristischen Fakultät, wie zur philosophischen übrigens, gehörte Theodor Eschenburg. Und Eschenburg hat seine Hauptvorlesung dann dazu genutzt, über mich und die Zeitung, die Notizen, zu sagen, wir seien wörtlich ein Misthaufen, gegen den man nicht anstinken kann. Also hat die Kontinuität dieser Braunen Universität und ihrer Lehrer auf diese ja schon, etwas aggressive Art und Weise verteidigt. Was umso erstaunlicher war, als ich 2 Wochen zuvor mit ihm ein Gespräch hatte, bei dem wir meine Dissertation bei ihm verabredet hatten. Mir fällt spontan ein, ich weiß nicht, ob du diesen Vorgang hier in Hamburg gerade kennst, ein aktueller Vorgang. Der AStA der Universität Hamburg hat einen Kalender veröffentlicht. Ja. Da steht irgendein nicht so ganz gelungener Spruch drin hinsichtlich Hans-Martin Schleyers. Ja. Daraufhin wird eine Lawine losgetreten von rechten Studierenden über die Bild-Zeitung bis hin zum Bürgermeister Scheuerl. Also Bürgermeister setze ich hier mal in Anführungsstriche. Meisterbürger, sehr gut, Hermann. Und es sei das Gedenken eines Toten verunglimpft worden. Nicht eine Erwähnung findet in diesem Zusammenhang die Karriere des Hans-Martin Schleyer als SS-Offizier. Das fällt mir gerade ein, als du von 1964 sprichst. Das ist ja noch nicht 1984 und das ist auch noch nicht 2012. Das ist auch nicht 1914 oder irgendwas, sondern eine brennende, wie nennt man denn sowas, so eine Zeitüberschneidung? Ja. Das ist alles, wir können uns das jetzt gegenseitig noch ein paar Beispiele erzählen. Ich nenne zum Beispiel die Hans-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart immer die SS-Halle, wenn ich darüber schreibe, also wenn das irgendwo in einem Text vorkommt. Mhm. Aber das geht dann so, wir haben ein Buch gemacht, der Autor ist Erich Später, der ist der Geschäftsführer der grünen nahen Parteistiftung Heinrich-Böll-Stiftung im Saarland, über die Zeit in Prag, im besetzten Prag, in der Hans-Martin Schleyer einer der höchsten SS-Führer war und dort zusammen mit seiner Familie ein arisiertes Haus bezogen hat. Wir haben dieses Buch und wie so routinemäßig halt, man das versendet als Rezensionsexemplare an die politische Buchredaktion des Deutschlandfunks geschickt, worauf wir einen Anruf erhielten von einer Frau dort, die uns mitteilte, sie verbitte sich das und wir könnten uns in Zukunft die Zusendung irgendwelcher Bücher aus unserem Verlag ersparen. Ja, dann könnt ihr die ja immer schön ins FSK schicken. Die kommen hier gut an. Ja, gut, das sagt ganz viel über das Klima in diesem Land. Ich wollte mit dieser Zeitüberschneidung sozusagen nochmal sehr deutlich darauf hinweisen, wo wir uns möglicherweise im Kalender befinden. Du hast vielleicht gelesen, ganz sicher gelesen, dass irgend so ein Buchpreis gerade wieder verliehen worden ist an eine Autorin, die das Leben eines zurückgekehrten Juristen beschreibt, eines Richters, wenn ich mich richtig erinnere. der nach 1945 das Land verlassen musste und vor 1945 und nach 1945 zurückgekehrt ist und in deutscher Eiseskälte sein Amt wieder angetreten hat. Hat er aber Glück gehabt. Ja, hat er Glück gehabt, ne? Herr Gumbel hat seinen Lehrstuhl nicht mehr betreten dürfen. Ja. Ich meine, das war ja der Normalfall. Also diese Bestrafung nach 1945 für alle Verfolgten. Es wurde ja zum Beispiel in der Literatur war es ja so, dass nur ein Kunstsektor rauszunehmen, in der Literatur war es so, dass diejenigen, die das Land verlassen haben, die emigriert waren, in der deutschen Presse und von der Literaturszene derer, die hier in innerer Emigration oder heftig mittuend dabei geblieben waren, mit einem Hass verfolgt wurden, der heute ganz unvorstellbar ist. Also selbst, was heißt selbst, also für solche Zeitungen wie die FAZ waren Leute, die emigriert waren, Schriftsteller, die emigriert waren, natürlich damals Vaterlandsverräter, die man nicht wieder hier sehen wollte. Ja, eben auch nach 1945. Natürlich, alles nach 1945. Mhm. Nach 1945 haben sich die Belasteten, haben keine Mühen gescheut, Leute, die unbelastet waren, von allen Positionen fernzuhalten, in denen sie jetzt, sagen wir mal, Konsequenzen aus dem, was sie wussten, hätten ziehen können. Also die wussten, wer wo belastet war und dann gesagt hätte, so, jetzt erzählen wir das mal, jetzt machen wir das mal öffentlich. Die durften alle nicht reden. Und deswegen hat man niemanden zurückgeholt. Ich erinnere an Horkheimer kam zurück auf den Lehrstuhl des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt, der dann wieder eingerichtet wurde. Und Adorno war noch in den USA und Adorno wollte auch zurückkommen. Und Horkheimer schrieb ihm einen Brief, in dem der Satz steht, dass er abrate, Adorno jetzt zu kommen, weil die Universität und diese Fakultät mehr als einen Juden nicht ertrage. Das war nach 1945. Ja. Ich habe deswegen nochmal die Wendung auf diesen Buchpreis, ich weiß gar nicht, was für ein Buchpreis das gewesen ist, genommen, weil da ja das gleiche Phänomen auftaucht wie in der Süddeutschen Zeitung, dass auf der einen Seite der Eschenburg geehrt wird, mit der ganzen Seite, wie du gerade geschildert hast, auf der anderen Seite doch dort einiges auftaucht im Zusammenhang jetzt mit der aktuellen NSU-Geschichte. Es findet so ein doppelter Diskurs statt in der Gesellschaft, ist mein Gefühl. Und hier wird also diese Autorin mit diesem Buch sehr gelobt und geehrt. Und gleichzeitig findet zum Beispiel eine solche Kampagne gegen den Hamburger Aster statt, die weitgehend unwidersprochen auch durchgeht in der gesamten Öffentlichkeit. Ja, klar, weil Schleier zu denen gehört, die unbedingt gerettet werden müssen. Wenn man so weit geht, zu sagen, Schleier nicht, zählt nicht dazu, also den können wir nicht halten, dann ist der Nächste, der dran ist, ist Abs, langjähriger Aufsichtsratschef der Deutschen Bank, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, Aufsichtsratschef der Deutschen Bank bis zu seinem Tod, mit allen Bundesverdienstkreuzen geehrt, die dieser Katalog hergibt. Und dann bricht natürlich alles. Oder der Gründer der Bundeswehr, Hans Speidel, ein Adjutant von Rommel, der es gebracht hat bis zum NATO-Oberbefehlshaber. Ein wirklich schwer belasteter Nazi, also und Kriegsverbrecher. Wir haben ein Interview jetzt in dem neuen Heft mit Hannes Heer, der sich der damals die erste Wehrmachtsausstellung organisiert hat. und der den Fall Speidel nochmal vorführt, das ist schon eindrucksvoll. Mhm. Oder aber darum geht es. Also ja. Rommel muss auch gerettet werden, ja. Weil es gibt ja noch eine ganze Reihe Rommelkasernen und die Bundeswehr steht da so dazu, wie eben der Schauspieler Tukur, der den Rommel darstellt, nie? Der dann sagt, er sehe den Rommel nicht als Nazi, sondern als Mensch. Ja. Es geht also um die Rettung des Nationalsozialismus. Naja, sagen wir mal, es geht darum, sie können ja nicht als Ganzes machen, nicht? Das geht ja nicht. Es geht darum, Leute, die den, also insbesondere aus dem Bürgertum, später dann in der Bundesrepublik noch bedeutende Karriere gemacht haben, die rauszuhauen und die anderen im Grunde wie angefangen beim Auschwitz-Prozess, die da an der Rampe standen, die muss man verknacken auf lebenslänglich, die müssen weg. Aber der Legationsrat, der dafür gesorgt hat, dass aus Frankreich die Züge mit den Juden nach Auschwitz rollten, der wurde Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Herr Achenbach. Also diese und FDP-Mitglied, FDP-Landesvorsitzender, glaube ich, in NRW, eine wichtige Gestalt in der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik. Und die müssen alle gerettet werden. Oder Globke, wie ich vorhin versuchte noch einzubringen. Ja, richtig. Globke zum Beispiel. Aber bei Globke ist es ja, hat man ja vor 10 Jahren zum ersten Mal, das war schon erstaunlich, das Urteil von Egon Bahr zu dieser Frage. Er hat gesagt, er bewundere Adenauer dafür, dass er an Globke festgehalten habe. Das sei genau richtig gewesen. Nur so hätte die Aussöhnung der Nation stattfinden können. Hat er das auch weiter begründet? Ja, ich glaube, ich habe die Begründung schon gegeben. Ja. wenn man so staatspolitisch denkt wie Bahr, ist es natürlich wahr, dass dieser Staat als Staat das deutsche Kapital sozusagen zu betreuen, nur zusammengehalten werden konnte mit dem ganzen Personal, das schon da war. Ja. Das war ja der große, also das war, was die Amerikaner damals richtig gemacht haben. Richtig sage ich jetzt nicht, dass mir das gefällt, sondern einfach richtig gemacht haben. Wer so machtpolitisch kalkuliert, kann, wenn die Amerikaner zum Beispiel im Irak einfach das gesamte Offizierskorps von Husseins Staat übernommen hätten und in Dienst gestellt hätten, dann wäre das Ding erfolgreich gelaufen für sie. So ist es eine Katastrophe geworden. Ja, ja. Okay, Hermann. Volk und Staat und Nationalsozialismus also zusammendenken. Ganz verkürzt jetzt nur zusammengefasst. Ich wollte noch einen Punkt gerne ansprechen. Und zwar, wenn angesichts aller dieser Nachrichten, auch dieser ganzen Geschichte, die du in der Kolumne nochmal aufgerissen hast, und dann die NSU-Entwicklung mit hin zu der Nachricht durch einen Bundesanwalt jetzt nochmal deutlich bekräftigt, dass Wohlleben V-Mann gewesen ist. Wenn man das alles zusammennimmt und dann feststellt, dass sich hier so wenig tut, auch unter Linken so wenig tut. Also ich tue, was ich kann. Ja. eins fällt auf, gerade bei, und damit meine ich natürlich jetzt nicht dich, bei älteren Linken, bei abgeklärten Menschen, dass immer wieder der Satz kommt, überrascht dich das? Da ist ein bestimmter Zynismus drin, der schon absagt, dass hier noch ein politischer Eingriff möglich ist. Was denkst du in diesem Zusammenhang? Ja, das ist... Also wie gesagt, jeder tue, was er kann. Ich finde, es sind keine einfachen Zeiten, das ist klar. Man hat, es ist schwer, Leute auf die Beine zu bringen. Aber ich denke, jeder, jetzt sage ich mal was ganz Blödes, jeder anständige Kerl, ja, hat in seinem täglichen Leben unentwegt Chancen, etwas Richtiges zu tun oder es zu lassen. Und das ist einfach ein Appell, den man an die Leute richten muss. Lasst nichts durchgehen. Lasst, egal wo ihr seid, ob das im Betrieb ist, ob das in der Kneipe ist, wo immer es ist, lasst nichts durchgehen. Sich hinzustellen und zu sagen, ja, da kann ich eh nichts machen, die Verhältnisse sind nicht so, wir haben versucht, einen Aufruf zu machen, da ist keiner gekommen. Und ja, also wer sich so hinstellt, der ist nicht mehr weit davon entfernt, von dem, was man einen Mitläufer nennen kann. Ja, es ist eine bestimmte Verzweiflung auch zu spüren unter den Menschen. Ja gut, aber welchen Ausdruck findet die denn? Hm. Ich meine, man kann ja auch so verzweifeln, dass es laut wird. Also genau, darauf käme es jetzt an. Jetzt. Ja. Hermann, da die Zeit so ein bisschen wegrennt. Ja, um Himmels Willen. Ich sehe, dreiviertel Stunde, wir haben sie ja nicht alle. Doch. aber wir schalten gleich noch nach Rostock und haben tatsächlich dann nur noch ein paar Minuten für dieses Gespräch, was wir mit Jugendliche ohne Grenzen führen, die anlässlich der Innenministerkonferenz heute eine Demonstration in Rostock durchführen mit Flüchtlingen gemeinsam. Und das wollen wir jetzt noch schnell schaffen, bevor die nächste Sendung an den Start kommt. Ist das noch mal was? Jo. Und dir möchte ich ganz herzlich danken, ja, auch für diese Kolumne, die ich persönlich habe sie verschlungen, als ich sie in den Händen hatte. Hermann, vielen Dank, ja. Okay. Und wir hören uns dann erst im nächsten Jahr wieder, vermutlich, wenn wir uns nicht sonst über den Weg laufen sollten. Ja, die nächste Hälfte erscheint schon am 22. Dezember. Okay. Naja, vielleicht ziehen wir das mal vor. Ansonsten am ersten Montag, das ist, glaube ich, sogar der Neujahrstag im neuen Jahr. Und ich wünsche von hier aus dann schöne Tage, geruhsame Tage und das, was man einen guten Rutsch nennt. Same to you. Hermann, vielen Dank.